control. Distance. I'm dust. And we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Sie auch sind. Wir sind bei Ihnen. Laden Sie sich jetzt die kostenlose Radio Kiepenkerl Smartphone-App auf Ihr Handy. Unter anderem mit den Nachrichten für den Kreis Coesfeld und das Münsterland, den aktuellen Staumeldungen und dem Radiowecker, damit Sie morgens gut gelaunt und bestens informiert in den neuen Tag starten. Hallo, mein Name ist Stefan Oesemann, komme aus Nordkirchen. Ich benutze die Radio Kiepenkerl App, um mich zu informieren, was hier im Kreis Coesfeld los ist, Verkehrslage, Wetter und halt morgens, um von dem Morgenteam von Radio Kiepenkerl geweckt zu werden. Hören Sie Radio Kiepenkerl im Radio, im Web und als App. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Ab sofort großer Wintersale bei Hollard mit bis zu 50% Rabatt. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. So, was haben wir denn da? Zündkerzen, Bremsklötze, Zahnriemen, Motoröl und Filter. Das macht dann... Jetzt kaufen Sie Autoteile so einfach und schnell wie im Supermarkt. 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Die 9. Radio-Kiepenkerl Hitmix-CD von DJ Enrico Ostendorf. Eine Doppel-CD mit den größten Hits der 80er, der 90er und den besten Hits von heute. Im besten Mix. Besten Mix. Die 9. Radio-Kiepenkerl Hitmix-CD gibt es für nur 15 Euro, unter anderem hier. Bei 123 Autoteile in Dülmen, Linnartstraße. Weitere Verkaufsstellen auch in Ihrer Nähe. Lesen Sie auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Man blickt umher, man hört in sich hinein. Am Anfang steht die Orientierung und am Ende wieder. Die Aussicht auf Möglichkeiten im Markt, auf Lösungen, die Erinnerung an große Aktionen und Erfolge. Orientierung, sie ist notwendig für Bewegung, für jede Bewegung im Leben. Und jedes Business bewegt Leben, so wie Radio. Das ist unser Weg. Und auf diesem Weg treffen Sie Menschen, knüpfen Kontakte, schließen Freundschaften, machen ganz neue Erfahrungen. Millionen Menschen sind dabei, beim Radio, täglich. Und alle mit ungeahnter Leidenschaft. Es ist diese Lebensfreude und diese Leidenschaft, die uns beseelt, die uns treibt und uns die Kraft gibt, Neues zu vollbringen. Seien Sie dabei. Radio. Kiepenkerl. Radio Kiepenkerl. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Come over, come over, come, come over. I guess we're gonna run out of luck. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. that girl and take it on easy. Looking all oiled up and all greasy. About that time you stop that teasing. Way that you dropping got me here cheesing. What's funny is that you taking all my money for real. I'd rather spend it on you right now than my homie's bill. And I can see that's what you're made for. And ain't never been no lame hoe with that